Das malige Volk ist also ein Patient, der liegt todkrank auf einem Operationstisch und jetzt kommt die grünen Abgeordnete mit dem Skalpell und schneidet diesem malinesischen Volkskörper den Bauch auf und nimmt da das islamistische Geschwür raus. Guten Morgen, hier ist wieder Niemandsland, hier ist wieder Kontrabanda FM auf 91.4. Es ist wieder Samstag, genauer gesagt Samstag, der 2. März 2013. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Niemandsland. Wir fuhren in Autos vorbei an blühenden Bäumen, durch endlose Alleen, an herrlichen Seen, vorbei an den Menschen, die nichts mehr interessieren.

Auf jeden Fall doch wohl nicht meinetwegen. Oder? Was ist? Sie sagen nichts. Sie streiten nichts ab, Sie geben nicht zu. Sie stehen einfach da und starren mich an, mitten in meinem eigenen Schlafzimmer um 6.14 Uhr in der Früh. Ich wüsste nicht, warum ich mir das gefallen lassen sollte. Sie haben sich weder vorgestellt, noch haben Sie mir Ihre Papiere gezeigt. Wäre das nicht Ihre Sache? Oh nein. Meine Papiere sind in bester Ordnung. Hier, Sie können sie sehen. Warum ziehen Sie sich nicht fertig an? Wenn Sie es wissen wollen, bin ich ein Mann, der ein geordnetes Leben führt. Und dass ich mich um 6.15 Uhr in der Früh anziehe, gehört nun mal nicht dazu. Leider muss ich aber befürchten, dass ich jetzt nicht mehr einschlafen werde. Wo gehen Sie hin? Ich pflege morgen sein Bad zu nehmen, wenn Sie es genau wissen wollen. Warum? Es ist peinlich, es sich vor mir anzuziehen. Ich ziehe mich immer im Badezimmer an. Oh. Ja. Warum? Weil es im Badezimmer warm ist und in der Diele kalt. Noch weitere Fragen? Weshalb wollten Sie sich dann in der Diele anziehen? Bleiben Sie da. Weshalb wollten Sie sich dann draußen in der Diele anziehen? Oh, ich will es nicht, ich will es nicht. Aber wenn ich mich nicht im Badezimmer anziehen würde, nachdem ich gebadet habe, dann wäre ich gezwungen, in meinem seidenen Morgenrock den ganzen zugigen Gang entlang zu gehen. Direkt aus der warmen Badewanne. Ich hoffe, das verstehen Sie. Aber Sie wollten sich doch in der Diele anziehen? Nein. Sicher nicht? Nein. Na schön, wie Sie wollen. Wozu wollen Sie sich denn überhaupt anziehen? Sie gehen nirgends hin. Sie stehen unter Arrest. Sie wollen mich also verhaften? Dazu bin ich nicht befugt, mein Herr. Wessen genau genommen bin ich angeklagt? Da müssen Sie den Inspektor fragen. Das war der Inspektor, der eben rausgegangen ist. Sie ist eingeleitet worden und bis Sie zur Verhandlung aufgerufen werden, wollen Sie sich bitte in Ihr Zimmer begeben? Ich bin in meinem Zimmer. Dagegen kann man nichts tun, mein Herr. Sie haben aber schöne Hemden. Lassen Sie die Hemden in Ruhe. Wissen Sie was? Es wäre viel besser für Sie, wenn Sie uns die Sachen geben würden. Wenn Sie erst offiziell beschlagnahmt worden sind, weiß nur noch Gott, was mit Ihnen geschieht. Ist doch alles Masche und Bestechung bei diesen öffentlichen Bestechungen. Wir dagegen wollen Ihnen... Das ist doch klar. Sie sollten uns wenigstens ein paar von den Hemden geben. Vielleicht ist das Ganze nur ein Witz. Ein gut ausgetüftelter Spaß von ein paar Freunden im Büro. Sie sind da drin. Wer ist da drin? Sie sind ja aus meinem Büro. Wer hat Sie hierher gebracht? Die Polizei? Diese Angestellten aus meinem Büro. Was haben die denn damit zu tun? Ravensteiner, Kulich und Kamina, richtig? Ich bin Ravensteiner. Und die Fotografie ist das. Meine Dame mit Kanarienvögeln. Komische Lassen Sie Ihre Sachen in Ruhe. Ganz besonders Sie. Ravensteiner, was wollen Sie hier? Der Inspektor sagte, er denke, es sei nicht so exorbitant, wenn er mit Ihnen ins Büro ginge. Dann würde niemand etwas merken. In jedem Fall heißt es exorbitant und nicht exorbitant. Wie kann ich außerdem ins Büro gehen, wenn ich unter Arrest stehe? Das braucht er nicht von der Arbeit abzuhalten, nicht in diesem Stadium. Er hat gesagt, ich muss in meinem Zimmer bleiben. Weil er die falsche Seite vorgelesen hat. Naja, jedenfalls kann es sich nur um eine Nichtigkeit handeln. Ganz ehrlich, ich kann mich nicht an das kleinste Vergehen erinnern, das mir zur Last gelegt werden könnte. Es ist fraglos ein Irrtum, oder? Etwas vollkommen Unwichtiges. Aber was mich wirklich interessiert... Wer klagt mich an? Wie soll ich das verstehen? Wer führt diese Untersuchung? Darüber brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Es tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, aber ich fürchte, Sie werden keine revolutionäre Literatur finden und keine Pornografie. Rühren Sie die Plattenalben nicht an. Wozu ist das Ding? Ja, das ist mein Pornograph. Mein Phonograph. Was ist das? Was ist was? Eine Art kreisrunde Platte mit vier Löchern. Kreisrund? Nein, es ist nicht richtig kreisrund, es ist mehr ovalrund. Ovalrund. Schreiben Sie das um Gottes Willen nicht hin. Warum nicht? Ovalrund. Wir können es nicht nur deshalb nicht hinschreiben, weil Sie sagen, wir sollen... Kein Wort, Ovalrund. Sie leugnen, dass unter diesem Teppich eine ovalrunde Platte verborgen ist? Er leugnet alles. Der Mann von Frau Grobach ist Zahnarzt gewesen. Oh, ich glaube, da kommt sie. Frau Grobach! Frau Grobach! Das ist aber Dr. Grobachs Sprechzimmer. Das tut nichts zur Sache. Sie darf keinesfalls hier rein. Der Zahnarztstuhl war an diesen vier Stellen in den Boden geschraubt. Soll ich Ihnen guten Rat geben? Und zwar? Ich möchte nicht, dass die anderen es hören. Ach so, jetzt wollen Sie Geld, nehme ich an. Da haben Sie den falschen Mann erwischt. Das sagen alle immer zu. Ich glaube nicht an Bestechung. Das will ich doch nicht. Bestechung, Moment mal. Habe ich gesagt, Sie sollen mir irgendwas geben, mein Herr? Augenblick. Mein Herr? Wir gehen schon, mein Herr. Sie werden doch hoffentlich keine Geschichten machen, oder? Frau Grobach. Guten Morgen, Herr K. Ihr Frühstück ist schon fertig. Hören Sie, Gnädigste. Es wäre besser, Sie sagen es ihm. Wenn er wirklich glaubt, dass er unschuldig ist, dann soll er das für sich behalten. Sie verstehen, was ich meine. In diesen Sachen, vor allem am Anfang, macht das einen miserablen Eindruck. Ich fürchte, ich muss Sie um Verzeihung bitten, Frau Gruber. Oh nein, Herr K. Das wird nicht noch mal vorkommen. Das kann ich Ihnen versprechen. Ach, es geschehen so viele Dinge auf dieser Welt, Herr K. Ja. Sie sind mir mein liebster Untermieter, Herr K. Ist meine Pflicht, zu Ihnen aufrichtig zu sein. Ja, tun Sie sich keinen Zwang. Ich denke nur an Ihr Bestes. Hm? Das liegt mir wirklich sehr am Herzen. Vielleicht mehr, als es sollte. Schließlich bin ich nur Ihre Zimmervermieterin. Nun, es ist mir gelungen, ein paar Worte allein mit dem Inspektor zu sprechen. Und? Es hat den Anschein, als seien Sie verhaftet, Herr K. Ja, das weiß ich. Aber nicht so wie ein Dieb, ganz und gar nicht so. Nein. Nein, nein, bei Ihrer Art Verhaftung habe ich so ein Gefühl, als ob es irgendwie abstrakt wäre, wenn Sie verstehen, was ich meine. Es ist abstrakt, dass ich nicht einmal begreife, was ich damit zu tun habe. Natürlich, natürlich, Herr K. Wollen Sie denn nicht etwas essen? Da kommen die ganz einfach in mein Zimmer, so mir nichts, dir nichts. Ich war ja überhaupt nicht darauf vorbereitet. Wenn es zum Beispiel im Büro gewesen wäre, dort bin ich immer vorbereitet. Dort kann man mich doch nicht so einfach überfallen, das kann man dort nicht. Dort gibt es Leute, die müssen wochenlang warten, bevor sie ins Vorzimmer gelassen werden, um mit meiner Sekretärin zu sprechen. Nein, mein Fehler war, dass ich sie eingelassen habe, bevor ich nicht wenigstens eine Tasse Kaffee getrunken habe. Kaffee? Oh, auf dem Ofen steht immer heißer Kaffee, Herr K. Ich stelle ihn doch warm für Fräulein Bürstner, damit sie nach der Arbeit findet, zu den unmöglichen Zeiten, zu denen sie nach Hause kommt. Bei Ihrem Beruf ist das so. Mag möglich sein. Josef K., der Protagonist des Romans von Franz Kafka. Der Prozess wird am Morgen seines 30. Geburtstags verhaftet, ohne sich einer Schuld bewusst zu sein. Trotz seiner Festnahme darf sich der Bankprokurist Josef K. noch frei bewegen und weiter seiner Arbeit nachgehen. Vergeblich versucht er herauszufinden, weshalb er angeklagt wurde und wie er sich rechtfertigen könnte. Dabei stößt er auf ein ebenso wenig greifbares Gericht, dessen Kanzleien sich auf den Dachböden großer ärmlicher Mietskasernen befinden. Die Frauen, die mit der Gerichtswelt in Verbindung stehen und die K. als Helferinnen zu werben versucht, üben eine erotische Anziehungskraft auf Josef K. aus. Josef K. versucht verzweifelt, Zugang zum Gericht zu finden, doch auch dies gelingt ihm nicht. Er beschäftigt sich immer öfter mit seinem Prozess, obwohl er anfangs das Gegenteil beabsichtigte. Er gerät dabei immer weiter in ein albtraumhaftes Labyrinth einer surrealen Bürokratie. Immer tiefer dringt er in die Welt des Gerichts ein. Gleichzeitig dringt jedoch auch das Gericht immer mehr in Josef K.'s Leben ein. Ob tatsächlich ein irgendwie gearteter Prozess heimlich voranschreitet, bleibt sowohl dem Leser als auch Josef K. verborgen. Gleiches gilt für das Urteil. K. erfährt es nicht, aber er empfindet selbst, dass seine Zeit abgelaufen ist. Josef K. fügt sich einem nicht greifbaren, mysteriösen Urteilsspruch, ohne jemals zu erfahren, weshalb er angeklagt war und ob es tatsächlich dazu ein Urteil eines Gerichtes gibt. Am Vorabend seines 31. Geburtstages wird Josef K. von zwei Herren abgeholt und in einem Steinbruch wie ein Hund erstochen. Und ist nicht Fräulein Bürstners Schuld? Naja, vielleicht nicht. Ob ich wohl diesen Männern eine Tasse Kaffee anbieten sollte? Welchen Männern? Denen aus ihrem Büro, die sind noch immer da drin. In Fräulein Bürstners Schlafzimmer? Mein Gott, ich dachte, ihr wärt längst weg. Was macht ihr denn hier? Kullig, Kamina! Grafensteiner, legen Sie die Fotos wieder dahin, wo Sie waren. Hier ist frischer Kaffee für die Herren. Nein, Frau Gobach, diese Männer sind keine Freunde von mir. Sie kamen mit der Polizei und hätten mit der Polizei gehen sollen. Bitte führen Sie sich hinaus. Ja, Herr K. Hier bitte, meine Herren. Was seid ihr überhaupt? Ihr seid wohl Spitzel. Was? Was könntet ihr hier denn schon finden? Und Sie sind auch noch da. Nicht so laut. Sie erregen Aufsehen, Herr K. Ich errege Aufsehen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir meine Papiere zurückgeben würden, bitte. Glauben Sie im Ernst, dass wir nicht wissen, wer Sie sind? Wirklich, Herr K., Sie erschweren mit diesem Benehmen nur Ihren Fall. Was ist denn überhaupt dieser Fall, von dem Sie sprechen? Ich spreche nicht von ihm. Warum denn nicht? Warum sprechen Sie nicht von ihm? Wessen bin ich angeklagt? Es ist nicht meine Sache, über Ihren Fall zu reden. Inspektor, Ja. Wie lautet die Anklage? Herr K., Sie werden doch nicht auf unschuldig plädieren. Aber natürlich. Außerdem werde ich mich wegen Hausfriedensbruch und Verletzung der zivilen Rechte beschweren. Ich will nicht behaupten, dass ich die juristischen Fachausdrücke kenne, aber da kann mir ja ein Rechtsanwalt helfen. Ganz zufällig ist nämlich ein berühmter Rechtsanwalt, ein intimer Freund meiner Familie. Sie wollen mir doch nicht mit einer offiziellen Beschwerde drohen. Ja, das will ich, das will ich. Und ich könnte vielleicht auch noch einen ziemlich plumpen Bestechungsversuch dazu fügen. Schauen Sie, wer da kommt. Ihre Freundin, Fräulein Bürstner. Ah ja. Nur sie ist nicht direkt meine Freundin, obwohl sie das gar nicht angeht. Hatten Sie vor, bis morgen hier zu bleiben? Was wollen wir jetzt machen? Fingerabdrücke vielleicht? Das können wir auf der Dienststelle tun. Dienststelle? Sie wollen doch eine offizielle Beschwerde einreichen. Ach, das ist nicht wichtig, das können wir vergessen. Schon eingetragen. Sie gebrauchen doch das Wort Pro. Nein, bedauere, das waren Sie. Was ist denn das? Was ist das, ein Pornograf? Ich bitte Sie, lassen Sie doch Ihre dauernden Spitzfindigkeiten. Ja? Sie scheinen eine dreckige Fantasie zu haben. Entschuldigung. Nein. Sie bleiben, Frau Grobach. Das wird alles keinen sehr guten Eindruck machen in meinem Bericht, Herr K. Meine Männer haben erklärt, dass sie sogar daran hindern wollten, alles niederzuschreiben. Ja, ich wollte nur verhindern, dass der eine sich da lächerlich macht. Hier. Ovalrund. Was sagen Sie? Ovalrund. Existiert so ein Wort? Der Mann von Frau Grobach war Zahnarzt. Also, was soll denn das mit Ihrem Fall zu tun haben? Ich habe nie gesagt, dass es das hat. Warum haben Sie es dann erwähnt? Um diese ovalrunde Angelegenheit zu erklären, die unter dem Teppich ist. Ovalrunde Angelegenheit. Und jetzt schreiben Sie weiterhin eisern alles auf. Tja, ein Bericht ist nur mal ein Bericht. Aber es ist dummes Geschwätz. Das wird einen miserablen Eindruck machen, das kann ich Ihnen sagen, Herr K. Sieht ganz und gar nicht gut aus. Albernheiten. Quassel. Gott sei Dank, jetzt geht er. Sonst hätte er wahrscheinlich noch mit Fräulein Bürstner angefangen.

wird alles schon gesendet. Das kannst du doch schneiden. Ja, klar. Hallo, ich bin die Annika aus Dortmund. Ich möchte Viktoria grüßen, die beste Praktikantin, die Kontrabanda jemals hatte. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Und ich grüße natürlich alle Hörer und Hörerinnen von Kontrabanda und von Niemandsland. Hallo, ich begrüße noch einmal ganz herzlich alle diejenigen, die jetzt erst aus den Federn gekrochen kommen, sich an die Frühstückstische setzen und Kontrabanda FM eingeschaltet haben, Niemandsland oder auf Internet in Kapstadt, Swasiland, Tokio, Buenos Aires, Kamtschatka oder Castrop-Rauxel unsere Sendung hören. Herzlich willkommen, hallo. Ein globaler Gruß geht raus an die Welt. Auch einen besonders herzlichen Gruß an alle diejenigen, die heute krank sind, aus irgendeinem Grund, entweder erkältet oder die sich an der Hand verletzt haben oder die Rückenschmerzen haben. Ich denke hier besonders an meine Radiofreunde Werner und Bammel. Alles Gute, gute Besserung. Nächste Woche seid ihr dabei. Ein Blick aus dem Studiofenster überzeugt mich davon, dass das Wetter sich gebessert hat. Die letzten drei Tage fiel hier ordentlich Regen in Barcelona und in ganz Katalonien, in Nordspanien. Es war sehr kalt, die Luft wurde sauber gespült von ordentlichen Regengüssen, das war schön. Aber heute scheint wieder die Sonne und die Temperaturen sind recht milde. Gefühlte 12 Grad, sagen wir mal, draußen, beziehungsweise 14 Grad. Ja, drin im Studio ungefähr die gleiche Temperatur. Zu einem ernsten Thema, kommen wir zum Thema Krieg und Finanzbetrug. Zwei Themen, die die Welt im Moment in Atem halten. Es geht um den neuen Kriegseinsatz deutsche Truppen in Afrika. Krieg soll eine Not-OP sein, das behaupten die Grünen zumindest. Der Bundestag kommandiert diese Woche deutsche Soldaten zur Intervention in Mali ab. Der Abgeordnete Müller schwärmt von Europäisierung der Afrikapolitik. Die einzige Partei, die dagegen ist, ist die Linke. Der Bundestag hat die deutsche Beteiligung an der Militärintervention im westafrikanischen Mali ausgeweitet. Gegen die Stimmen der Linksfraktion beschloss das Parlament am Donnerstag in Berlin die Entsendung von bis zu 330 Soldaten. 180 von ihnen sollen im Rahmen einer sogenannten EU-Trainingsmission die malische Armee ausbilden, wie gehabt. 150 Soldaten sollen die Franzosen logistisch unterstützen. Alle Schamgrenzen sind gefallen. Nach 45 wieder ordentlich deutsche Militärs in Afrika. Dem Mandat für eine deutsche Beteiligung an der EU-geführten Militärausbildung stimmten 496 Abgeordnete und Abgeordnetinnen, kleiner Scherz, zu, bei 67 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen. Für die Ausweitung der Truppentransportflüge nach Mali sowie eine künftige Luftbetankung französischer Kampfjets votierten 492 Abgeordnete bei nur 66 Gegenstimmen und nur 8 Enthaltungen. Politiker sowohl von Koalition wie der Oppositionsparteien SPD und Bündnis 90 Die Grünen verteidigten den nunmehr 9. Auslandseinsatz der Bundeswehr. Der FDP-Abgeordnete Rainer Stinner behauptete, dass die Lage in Mali auch unsere deutschen Sicherheitsinteressen nachhaltig beeinflusst. Es bestehe weiterhin die Gefahr, dass sich in dem westafrikanischen Land terroristische Kräfte breitmachen. Ob der weiß, wovon er redet. Der CDU-Abgeordnete Andreas Schockenhoff äußerte, die Mali-Mission könne die Voraussetzung dafür sein, dass ein politischer Prozess wieder möglich ist. Wovon redet der? Weil sich die Auslandseinsätze mittlerweile häufen, fordere er endlich auch rasch verlegbare EU-Kampftruppen. Kampftruppen. Das sind markige Töne, die wir da hören. SPD-Außenexperte, ein gewisser Herr Gernot Erler, verwies darauf, dass die Entsendung von UN-Resolutionen gedeckt sei und damit auf einer einwandfreien völkerrechtlichen Grundlage stehe. Die sichern sich also ordentlich ab. Die Lage im Rückzugsgebiet der islamistischen Kräfte im Norden Malis sei weiterhin bedrohlich. Am kreativsten bei der Begründung des Kriegseinsatzes waren wie immer, die Grünen. Deren Abgeordnete Kerstin Müller verteidigte ihn als Notoperation, um Schlimmeres zu verhindern. Das malische Volk ist also ein Patient, der liegt todkrank auf einem Operationstisch und jetzt kommt die Grünen-Abgeordnete mit dem Skalpell und schneidet diesem malinesischen Volkskörper den Bauch auf und nimmt da das islamistische Geschwür raus. Das ist grüne Rhetorik im Bundestag. Ihre Partei sei der Meinung, dass Frankreich mit seiner Intervention im Grundsatz richtig gehandelt habe. Islamistische Rebellengruppen hätten im Norden des Landes bereits ein Schreckensregime errichtet und seien auf dem Vormarsch gewesen. In Mali droht ein Staatszerfall, der nun abgewendet worden sei, diagnostizierte sie. Ob die Dame da war und hat sich das alles angeguckt vor Ort, das wissen wir nicht. Ist ja auch egal. Die Hauptsache, die kriegen ihre Truppen dahin. Islamistische Rebellengruppen hätten im Norden des Landes, wie gesagt, ein Schreckensregime errichtet, seien auf dem Vormarsch im Mali, droht ein Staatszerfall. Das ist die Diagnose. Deshalb sei es auch richtig, dass die Franzosen unsere Unterstützung haben. Darüber hinaus sei es in unserem außen- und sicherheitspolitischen Interesse, die Afrika-Politik generell zu europäisieren. Dahinter steckt natürlich die unglaubliche Intervention im ökonomischen Sinne von China. Afrika als Kontinent droht chinesisch zu werden. Die Chinesen, im Gegensatz zu den Europäern, bauen da nämlich auf, investieren in Infrastruktur, Autobahnen und allerlei anderen Infrastrukturen. Und das wollen sich die Imperialisten in Europa und den USA natürlich nicht tatenlos ansehen. Afrika-Politik muss europäisiert werden, wie es früher so schön war. Kolonialregime. Als einzige Fraktion stimmte die Linke gegen die Bundeswehrentsendung. Mali hat viele Probleme, aber keines davon ist militärisch zu lösen, betonte deren Abgeordnete Christine Buchholz. Terrorismus lasse sich nicht mit einem Kriegseinsatz bekämpfen. Mit den gleichen Argumenten wie heute im Zusammenhang mit Mali sei der Afghanistan-Einsatz 2001 begründet worden. Das Ergebnis am Hindukusch, durch die westliche Militärintervention, wurde erst der Nährboden für Terrorismus geschaffen. Al-Qaida habe sich immer weiter ausgebreitet, im Irak, im Jemen, in der Sahelzone. Krieg erzeugt Terror, so Buchholz. Scharf wies die linken Politikerin den Interventionseuphemismus der Grünen zurück. Krieg ist kein chirurgischer Eingriff. Wenn die französische Regierung sich weigere, Angaben über die Zahl der Opfer zu machen, heiße das nicht, dass es keine Toten und Verletzten gäbe, so Buchholz. Beim Militäreinsatz Frankreichs gehe es um die Absicherung wirtschaftlicher und strategischer Interessen. Übrigens, der Artikel, den ich gerade verlesen habe, stammt von Herrn Gernold Göbel. Sie hören Niemandsland, Sie hören eine freie Stimme in einer wenig freien Welt, hier auf 91.4 FM Kontrabanda. Ein weiteres Großthema, das ich vor den Nachrichten noch schildern und beschreiben möchte, ist das Thema Bankster. Diese wahre Plage des 21. Jahrhunderts, diese Geißel der Menschheit, diese Hunnen in Nadelstreifenanzügen und Luxuskrawatten, diese High Society Verbrecher, die stehen manchmal, es gibt Wunder, vor Gericht. Bankster vor Gericht. Der Oppenheim-Prozess in Köln ist eröffnet. Die Chefs raubten ihr Geldhaus aus und betrogen ihre Kunden. Naja, nichts Neues, das machen die halt. Und warum soll sich die Justiz mit ihnen beschäftigen? Mittwoch dieser Woche begann vor dem Kölner Landgericht also einer der größten Wirtschaftsstrafprozesse der deutschen Nachkriegszeit. Bis Ende des Jahres sind 78 Verhandlungstage angesetzt. Angeklagt sind die vier Chefs der Kölner Traditionsbank Salomon Oppenheim und ein Immobilien-Tycoon. 2009 war die größte Privatbank Europas pleite. 2007 hatte sie ihren Sitz noch in die Finanzoase Luxemburg verlegt. Das half nichts. Angesichts der engen Verbindungen mit CDU und SPD konnte es sich die Regierung Merkel nicht leisten, das Geldhaus wie alle anderen damaligen Pleitebanken zu retten. So gelang es der Deutschen Bank, mit ebenfalls guten Beziehungen zur Merkel-Partei, Oppenheim günstig zu kaufen und das Kerngeschäft, die Verwaltung einiger tausend Unternehmensvermögen, weiterzuführen. Die Angeklagten wurden aus der Bank gejagt und nagen nicht am Hungertuch. Nein, sie haben die Crème der deutschen Strafverteidiger engagiert. Die kümmern sich für gutes Geld um die gefährdeten Rechte deutscher Multimillionäre. Professor Klaus Volk, der neben seiner Professur an der Universität München genug Zeit findet, um zum Beispiel deutsche Bankchef Josef Ackermann und Steuerhinterzieher wie Boris Becker zu verteidigen. Eberhard Kempf, der vom Funktionär des Kommunistischen Bundes Westdeutschland, KBW, zum Staranwalt der Reichen avancierte, Ackermann, Immobilienbetrüger Jürgen Schneider, FDP-Chef Jürgen Möllermann und Heiko Lech aus der Bonner Kanzlei Redeker. Der verteidigte kürzlich Bundeskanzlerin Angela Merkel wegen ihrer Geheimnisse um Ackermanns privatstaatliches Geburtstagsdinner im Kanzleramt. Die Anwälte haben bei der ersten Verhandlung in bewährter Taktik zunächst einmal Verfahrensfehler gerügt. Die 16. Strafkammer des Landgerichts sei das falsche Gericht, denn nach Geschäftsverteilungsplan sei die 12. Strafkammer zuständig. Die Staatsanwälte hätten die Einreichung der Anklageschrift so manipuliert, dass das Verfahren bei der gewünschten Kammer gelandet sei und so weiter und so weiter. Kommt diese Argumentation durch, ist der Prozess geplatzt. Er müsste irgendwann neu aufgerollt werden. Das Gericht vertagte sich deshalb bis zum Donnerstag nächster Woche. So einfach geht das, wenn die Reichen die richtigen Anwälte engagieren. Verfahrensfehler. Die Anklage ist nun die Spitze eines schmutzigen Eisbergs, der tief ins gepflegte Milieu der deutschen High Society hinabreicht. Getrennt klagt die Quellererbin Madeleine Schickedanz gegen das Geldinstitut auf 1,9 Milliarden Euro Schadensersatz. Sie sei um genau diese Summe insbesondere von Josef Esch betrogen worden. Den hatte sie zu ihrem persönlichen Vermögensverwalter ernannt. Die vier Bankster hatten zusammen mit Esch und anderen eine Briefkastenfirma gegründet, für die sie sich bei der eigenen Bank Kredite zu Niedrigzinsen genehmigten. Sie reichten die Kredite zu höheren Zinsen an Schickedanz weiter, damit die sich für insgesamt 1 Milliarde Euro Aktien von Karstadt Quelle, später Arcandor, kaufen konnte. Arcandor ging unter der Regie des Oppenheim-Kompagnons Thomas Middelhoff pleite, lukrativ fürs Führungspersonal, aber schlecht für die Bank. Daneben klagen weitere 15 Multimillionäre auf Schadensersatz. Sie hatten Millionenbeträge in Immobilienprojekten von Esch Oppenheim angelegt, so der Zeitungsverleger Alfred Neven-Dumont, Kölner Stadtanzeiger, Berliner Zeitung, Mitteldeutsche Zeitung, Haaretz, mit weiteren Mitgliedern der Dynastie, der Clan der Schuhhandelskette Deichmann und der Bankierserbe Wilhelm von Flick Junior. Sie fühlen sich betrogen, weil aus den 6 Dutzend Immobilienprojekten wie der Köln Arena, Kölner Rathaus, Kölner Messehallen, Karstadt Kaufhäusern, Medienzentren und ähnlichem nicht die versprochenen Renditen fließen. Ja, Wir sehen also, dass Bankster natürlich dann vor Gericht kommen, wenn sie ihre eigene Klasse betrügen. Dann gibt es natürlich Staatsanwälte, die anklagen. Wenn das kleine Sparer gewesen wären, da könnte man Jahrzehnte warten, bis da überhaupt jemand einen Finger gerührt hätte. So darf also das Publikum mit Hilfe der Justiz in ein paar Abgründe der High Society blicken, wo jeder, jede und jeden um Millionen zu betrügen versucht. Allzu tief werden die Einblicke aber möglicherweise doch nicht gehen. Oberstaatsanwalt Thorsten Elchenbroich beklagte, dass für die Ermittlungsgruppe Byzanz nur ein Staatsanwalt, eine Wirtschaftsreferentin und 2,5 Polizeibeamte bereitgestellt wurden. Die werden es gegen das Dutzend Staranwälte der Angeklagten auch weiter schwer haben. Die Bankster und ihre Beihelfer, haben noch weitere Schäden angerichtet, die nicht zur Anklage stehen. Etwa bei Privatisierungen in Kommunen und Staat, bei der heuschreckenartigen Verwertung von aufgekauften Mittelstandsfirmen, Plünderung öffentlicher Kassen, Arbeitslosigkeit. Da klagt natürlich niemand. Alle Informationen aus einem Artikel von Herrn Werner Rügemeier, veröffentlicht heute, am heutigen Samstag, dem 2. März 2013, in der Zeitung Junge Welt. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Die vermischten Katastrophen und Meldungen vom heutigen 2. März 2013, Samstag. Die erste Meldung kommt aus Berlin. Thema Bahn. Es geht um Farbbomben. Die Bahn will Fahrkartenautomaten künftig mit Farbbomben ausrüsten. Jawohl. Diese Dinger sollen explodieren, wenn Diebe die Geräte aufhebeln, um an die Geldfächer zu gelangen. Stellt man sich vor, da geht jemand mit einer Brechstange an einen Fahrkartenautomat, dann explodiert der Farbbeutel und der Marder, der Automatenmarder, geht dann völlig mit Farbe bespritzt durch die Straßen und kann leicht erkannt und dingfest gemacht werden. Damit reagiert das Unternehmen, die Bahn, auf eine steigende Zahl von Aufbrüchen. Darüber hinaus will die für Bahnsicherheit zuständige Bundespolizei die Einrichtung einer Dienststelle zur Bekämpfung von Computerkriminalität einrichten. Es häufen sich Fälle, bei denen Tickets mit Daten falscher oder gestohlener Kreditkarten online bezahlt und anschließend verkauft werden. Dann gibt es ein großes Geschrei in der deutschen Presse über das chinesische Problem, wie es genannt wird. Es geht nämlich um Firmen wie EADS oder Thyssen, die zum Ziel von Hackerangriffen aus China geworden sind. Und es geht um die digitale Spionage, die mittlerweile ein Problem für die deutsch-chinesischen Beziehungen geworden ist. Doch die Kanzlerin scheut eine harte Linie, klagt der Spiegel. Fast 1.100 digitale Angriffe ausländischer Nachrichtendienste auf die Bundesregierung registrierte der Verfassungsschutz im vergangenen Jahr. Die meisten davon richteten sich gegen das Kanzleramt, das Auswärtige Amt und das Wirtschaftsministerium. Meist sind es Mails, die einen Anhang haben, in dem sich ein trojanisches Pferd verbirgt. Besonders intensive Angriffe beobachteten die Sicherheitsbehörden im Vorfeld des G20-Gipfels auf die Mitglieder der deutschen Delegation. Das Interesse galt der Finanz- und Energiepolitik. Auch die Grünen wurden schon mal zum Ziel. Mit bis dahin kaum gekannter Vehemenz attackierten Angreifer Mitte 2012 ThyssenKrupp. Die Versuche, in das Firmennetz des Stahl- und Rüstungskonzerns einzudringen, seien massiv gewesen und hätten eine besondere Qualität gehabt, heißt es in dem Unternehmen. Intern wurde das Thema unter größter Geheimhaltung behandelt. Offenbar waren die Hacker so weit vorgedrungen, dass sich der Konzern genötigt sah, die Sicherheitsbehörden zu alarmieren. Bitte, bitte helft uns, liebe Bundesregierung, liebe Polizei. ThyssenKrupp bestätigte gegenüber der Presse den Angriff. Demnach sei die Attacke lokal in den USA erfolgt. Erkenntnisse, ob und was die Eindringlinge möglicherweise kopiert hätten, lägen dem Konzern nicht vor. Nur eines scheint klar. Die Adressen der Täter waren chinesisch. "70% aller großen deutschen Unternehmen seien von Cyberangriffen bedroht oder betroffen", berichtete der zuständige Abteilungsleiter im Bundesinnenministerium, ein gewisser Herr Stefan Kaller, vergangene Woche auf dem Europäischen Polizeikongress. So schreibt der Spiegel. Die Angriffe haben ein solches Ausmaß erreicht, dass die um Zurückhaltung bemühte Bundesregierung inzwischen offen über die Täter spricht. Die überwiegende Zahl der in Deutschland festgestellten Angriffe auf staatliche Behörden besitzt einen chinesischen Hintergrund, so Kaller auf dem Kongress. Allerdings fehlt den Deutschen bislang der letzte Beweis, wer genau die Drahtzieher sind. Aber die Spuren der Angreifer führen in drei chinesische Großstädte, nach Peking, nach Shanghai und nach Guangzhou. Und sie deuten auch Ostdeutschland auf jene Einheit 61398 hin, die vergangene Woche durch einen Report des US-Sicherheitsunternehmens Mandiant bekannt wurde. Berlin. Milch trinken ohne Gefahr, heißt es offiziell. Experten geben vorerst Entwarnung. Milch dürfe weiter verzehrt bzw. getrunken werden. Bislang ermittelte Werte seien unbedenklich, obwohl tonnenweise mit Schimmelpilz belastetes Futter an die Tiere verfüttert wurde. Am Pranger steht nun die Futtermittelindustrie. Offenbar wusste sie schon länger über den verseuchten Mais Bescheid. Der mit Schimmelgift belastete Futtermais stammte aus Serbien, wo das Problem bereits bekannt war. Um den Ruf der möglicherweise belasteten Milch zu retten, griff ein serbischer Minister selbst zum Glas und setzte kurzerhand die Grenzwerte für die gefährlichen Aflotoxine herauf. Man sieht hier das Foto, der Serbe schluckt da ein Glas Milch. Das soll helfen. Das ist ungefähr, als damals der faschistische Frager, ein faschistischer Franco-Minister in der Militärdiktatur, ein Bad im Mittelmeer, im radioaktiv verseuchten Mittelmeer nahm. Der große, große Report, das große Thema diese Woche ist das Thema Migranten. Eine neue Generation ist in Deutschland eingewandert. Da sieht man auf dem Spiegel-Titelbild das Brandenburger Tor. Es ist eine Abendstunde. Die Laterne ist erleuchtet. Ein Fenster in einem Nachbargebäude ist erleuchtet. Strahler lassen die Säulen des Tors anstrahlen. Und davor ist eine Gruppe von jungen Menschen. Es handelt sich um drei junge Männer und vier junge Frauen, die neuen Gastarbeiter, heißt es da ganz offiziell. Europas junge Elite für Deutschlands Wirtschaft. Ist ja bekannt, Deutschland ist mittlerweile ein Krisengewinner in der großen europäischen Krise. Deutschland ist das Land, das die besten Zahlen aufweist, sowohl was Arbeitslosigkeit als auch was Wachstum, als auch was andere makroökonomische Werte betrifft. Und Deutschland hat Arbeitsplätze für junge Akademiker. Das ist bekannt und die jungen Leute strömen nun dahin. Die Reportage ist sehr interessant, sehr detailreich. Ich werde mal ein paar wichtige Stellen daraus zitieren. Wie gesagt, eine neue Generation von Migranten sucht in der Bundesrepublik eine Zukunft. Hochqualifizierte aus Süd- und Osteuropa. Ohne sie erlahmt die Konjunktur. Deutschland muss lernen, die Zuzügler zu halten, rät der Spiegel. Die europäischen Krisenflüchtlinge sind also da. Sie sind jung, gut ausgebildet, sie sprechen mehrere Sprachen. Zu Hause sehen viele keine Chancen. Und dies, seit das europäische Finanzsystem zu wanken begann und bald danach der Arbeitsmarkt daheim zusammenbrach. Sie gehen nach Deutschland, wie vor einem halben Jahrhundert ihre Großeltern, auf der Suche nach einer Zukunft. Die Gastarbeiter aus Südeuropa bildeten in den 60er Jahren die erste große Migrantengruppe, die in die damalige BRD zog, um zu arbeiten. Nun kommen ihre Enkel und bilden das nächste große Kontingent, die nächste große Welle von Einwanderern, die der Arbeitsplätze wegen nach Deutschland kommen. Wie ihre Vorfahren suchen sie hier Jobs und Möglichkeiten, die ihnen ihr Heimatland nicht bieten kann. Hier spricht die Katholische. Doch, die neuen Gastarbeiter stehen nicht am Fließband, sondern im Universitätslabor. Sie erledigen nicht die Arbeit, für die sich andere zu schade sind, sondern sie beziehen Eckbüros, werden Oberärzte, entwerfen Produkte, die andere herstellen. Sie sind besser ausgebildet und selbstbewusster als frühere Migrantengenerationen und sehen sich deshalb weder als Gäste noch als Arbeiter. Das heißt, die Spiegel-Schlagzeile, die neuen Gastarbeiter, wird hier vom Spiegelreporter widerlegt durch diese Formulierung. Sie fühlen sich als Bürger Europas und wollen selbstverständlich überall dazugehören. Und ebenso selbstverständlich wieder gehen, wenn es ihnen woanders besser gefällt. Es ist eine Elite, die nun einwandert und das Bild verändert, das sich die Gesellschaft von Einwanderern macht. Bislang waren Zuwanderer, die nach Deutschland kamen, deutlich weniger gebildet als Immigranten in anderen Ländern. Jetzt sind fast die Hälfte der Neuankömmlinge Akademiker, zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik. Und sie kommen zahlreich. Seit den 90er Jahren sind nicht mehr so viele Menschen nach Deutschland zugezogen. Allein im ersten Halbjahr 2012 waren es mehr als eine halbe Million. Sie treffen auf eine Gesellschaft, die langsam begreift, dass die Migranten den Wohlstand in Deutschland nicht bedrohen, sondern bewahren. Die neue Qualität der Zuwanderung ist ein Glücksfall, sagt Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen. Sie hilft unserem Land, macht es jünger, kreativer und internationaler. Jeder gewinnt. Die jungen Leute, weil sie im Beruf durchstarten können. Unsere Wirtschaft, weil Fachkräfte auf offene Stellen nachströmen. Das sind ungewohnte Töne einer Unionspolitikerin. Dass das Land sich mit den Einwanderern verändern muss, um zu bleiben, was es ist, eine der führenden Wirtschaftsnationen der Welt, deren Reichtum vor allem in den Köpfen ihrer Menschen entsteht. Der Spaß für die ganze Familie. Guten Tag. Ein paar Zahlen. Über 500.000 Einwanderer und Einwandererinnen kamen in den ersten drei Quartalen 2012 aus EU-Ländern in die Bundesrepublik Deutschland, die meisten aus Osteuropa und Euro-Krisenländern. Das größte Kontingent stellen junge Polen und Polinnen. 147.239 wurden da gezählt. Dann kamen sehr viele rumänische Staatsbürger, 91.949, 45.966 Bulgaren und Bulgarinnen, über 42.000 Ungarn, 26.000 Griechen und Griechinnen, aus Italien kamen 32.000, aus Spanien 27.056 Spanierinnen und Spanier und aus Portugal knapp 10.000 Menschen nach Deutschland, um zu arbeiten. Eben erreicht uns eine Sondermeldung aus Jerusalem. Menschen nach Deutschland zu locken, sie einzuladen, es ihnen so leicht wie möglich zu machen, hier heimisch zu werden, diese Kultur hat es nie gegeben. Nun zwingen die Demografie und der Mangel an Arbeitskräften die Deutschen, ihren Argwohn zu überwinden und um Migranten zu werben. Sie sollen nicht länger fragen, wann geht ihr wieder, sondern bitten, bleiben Sie noch bitte, bitte, bitte bleiben Sie noch. Und nun bitten Sie das Der Spiegel schildert in seiner groß angelegten Reportage nun den Fall von einer jungen Frau, Carolina Lopez. Carolina Lopez fand im Mai 2012 ein Zimmer in Berlin-Kreuzberg. Sie legte ihre Klamotten aufs Bett, stellte ein Foto ihres Freundes ins Regal und machte sich auf die Suche nach einer Sprachschule. In den ersten Wochen lebte sie von ihren Ersparnissen. Bald fuhr sie jeden Morgen mit der U-Bahn zum Deutschkurs und schrieb nachmittags Bewerbungen. Mit ihrem Freund, der in Spanien geblieben war, telefonierte sie über Skype. Als erste Wiedergutmachungsgäste legten 300 Jodler in Amtstracht. Nach drei Monaten in Berlin unterschrieb sie einen Vertrag als Marketingmanagerin bei Twago, einer Internetfirma. Ich lebe den deutschen Traum, sagt sie. Frau Lopez ist Teil einer neuen europäischen Völkerwanderung. 27.056 Spanier und Spanierinnen gingen im ersten Halbjahr 2012 den gleichen Weg wie sie. Aus Italien kamen, wie gerade gesagt, 32.000. Aus Griechenland waren es 26.000, aus Portugal knapp 10.000. Und dies sind nur offizielle Zahlen. Die tatsächlichen Zuwanderungen können etwa dreimal so hoch sein. Das sagt Vassilis Tsiantsos. Der ist Migrationsforscher an der Universität Hamburg. Viele Einwanderer melden sich erst gar nicht an, wenn sie nach Deutschland kämen. Diese Meldung ist streng vertraulich und nur für die Händler bestimmt. Von Stanley. Die guten Seiten dieser ganzen Wanderungsbewegung zeigen, dass viele dieser jungen Leute nicht in einem Land zu Hause sind und sich zu Hause fühlen, sondern auf einem Kontinent. Sie arbeiten oder studieren eine Zeit lang im Ausland. Allein das Erasmus-Programm vermittelt 200.000 junge Europäer und Europäerinnen pro Jahr. Sie lernen neue Sprachen, sammeln Erfahrungen, finden Freunde, gehen nach einiger Zeit zurück nach Hause und wieder ins Ausland. Sie leben heute die Idee vom vereinten Europa, mehr als die Gründerväter der EU sich das hätten träumen lassen. Selbst wenn es die EU-Krise war, die diese Entwicklung befeuert hat. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das klingt alles sehr positiv, sehr optimistisch, sehr nach Freude, Eierkuchen, alle wären glücklich. Es ist aber nicht so. Dahinter gibt es einen anderen Einwanderermarkt. Das sind die Tagelöhner, die sich auf einem Tagelöhnerstrich praktisch täglich verdingen, für 2 Euro die Stunde. Jawohl, so etwas gibt es auch. Und es gibt eine unglaubliche Zahl von Obdachlosen mittlerweile in Deutschland. Da heißt es auch im Spiegel, die Obdachlosenheime sind überfüllt, weil Osteuropäer dort verstärkt Unterschlupf suchen. Die Städte senken die Standards der Unterkünfte. Auch hierzu ein paar Informationen und Aspekte. Die Zahl der Wohnungslosen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Auch weil immer mehr mittellose Rumänen, Bulgaren und andere Osteuropäer kommen. Seit ihre Heimatländer 2007 der EU beitraten, können Bulgaren und Rumänen ohne Visum und Aufenthaltsgenehmigung nach Deutschland einreisen. Im Gegensatz zu vielen jungen Spanierinnen, Spaniern, Portugiesen und Italienern sind diese Leute oft arm. Und wer arm und unqualifiziert ist, aber länger als 3 Monate bleiben will, der meldet oft zum Schein ein Gewerbe an und verdingt sich dann schwarz auf dem Bau für 3 Euro die Stunde. 2011 wuchs die Zahl der Bulgaren in Deutschland um gut 22.000 Menschen, die der Rumänen sogar um gut 36.000. Tausende von ihnen sind Akademiker, Facharbeiter oder Studenten, aber es kommen auch Tagelöhner und Bettler. Die ärmsten von ihnen landen in Obdachlosenheimen, weil sie kein Geld haben oder weil sie die Notunterkünfte als Gratishotel missbrauchen, so der Spiegel. Der Deutsche Städtetag beklagt, dass die Kommunen mit den Folgen der Armutswanderung aus Osteuropa alleingelassen würden. Die Städte seien überfordert, für die Neuankömmlinge Wohnungen und medizinische Behandlungen bereitzustellen. Ausgesprochen blühender Böse. Eine Meldung von der Ekelfront. Wir hatten letzte Woche darüber berichtet. Nicht nur aus Rumänien gelangte falsch deklariertes Rindfleisch auf den deutschen Markt. Die Kontrollmechanismen einer ganzen Branche allgemein versagten. Mach das Massenmedium. Was Mitte Januar mit der Entdeckung von Pferdefleisch in britischen Hamburgern anfing, hat sich inzwischen zu einem der größten europäischen Fleischskandale ausgeweitet, inklusive der üblichen Reflexe und aktionistischen 10-Punkte-Pläne. So werden Hersteller, Handel und Politik nicht müde, das Ganze als bedauerlichen Betrugsfall einer ansonsten tadellosen Branche abzutun und mit dem Finger auf den bislang einzig bekannten französischen Betrieb zu zeigen, der aus rumänischem Pferdefleisch plötzlich Rindfleisch gemacht haben soll. Auch hierzu schreibt der Spiegel. Tatsächlich wirft der Fall ein Schlaglicht auf eine Branche, die das Hin- und Herschieben aller Arten von Fleischvariationen sowie den Verkauf über zig Zwischenhändler und Agenten an der Tagesordnung ist. Das Hackfleisch für Burger oder Sauce Bolognese wird in tiefgefrorenen Blöcken oder als Granulat gehandelt, das in Verarbeitungsbetrieben produziert wird, die ihr Fleisch aus Schlachthöfen aus ganz Europa beziehen. Dem Binnenhandel sei Dank. Wer soll das also kontrollieren? Es ist eine Branche, in der es vor allem um Masse und niedrige Preise geht und in der Tricksereien und Falschdeklarationen ebenso kein Einzelfall, sondern Folgen einer auf maximalen Profit getrimmten Systems sind, bei dem Fehler billigend in Kauf genommen werden. Das zeigt sich im aktuellen Fall, in dem es allen Beteuerungen der Industrie zum Trotz nicht nur um rumänisches Pferdefleisch geht. Sowohl die behördlichen Ermittler wie auch die der Handelskonzerne verfolgen Spuren, die in andere Länder führen. Ende der vergangenen Woche verdichteten sich die Hinweise, dass wohl auch aus Italien und Polen Pferdefleisch in den europäischen Handel gelangte. So kaufte der Hersteller des Aldi-Dosengulasch, die Brandenburger 3-Stern-Konserven-GmbH, sein Fleisch laut Lieferbelegen unter anderem von dem Rohwaren-Zwischenhändler Transmeat Schöller GmbH. Transmeat wiederum bezog sein Fleisch von einem polnischen Rohwarenlieferanten namens Mitpol. Und hier vermuten die Ermittler die eigentliche Quelle für das Pferdefleisch. Man kann nur sagen, pfui Teufel. Ich kann von hier vom Niemandsland aus nur raten, esst überhaupt kein Fleisch, Leute. Esst Fisch und guckt und fragt, wo kommt der her, was ist da drin. Der Name des polnischen Lieferanten tauchte bereits im Zusammenhang mit den ersten Pferdefleischfunden im britischen Bürgern auf. Mipol belieferte ebenso wie ein zweiter polnischer Schlachtbetrieb den irischen Fleischhändler McAdam, der die Ware wiederum an die beiden Hersteller Silvercrest und Wrangleland Foods verkaufte. die stellen daraus jene Hamburger her, in denen bereits Mitte Januar 37,8% Pferdefleisch gefunden wurden und die den europäischen Skandal ins Rollen brachten. 37,8% Pferdefleisch ist natürlich keine Kleinigkeit in einem Hamburger. Naja, jedenfalls, Chili con Carne von Rewe und alle anderen leckeren Supermarktprodukte sollte man besser nicht kaufen, wenn man nicht etwas essen will und wenn man nicht weiß, was da drin ist, wenn man nicht etwas essen will, was man absolut nicht mag und nicht essen sollte. Es ist und bleibt ein Betrug. Es gibt aber einen kleinen Trost. Eine Gesetzesinitiative erwägt, die Namen von Lebensmittelbetrügern in Zukunft zu nennen und anzuprangern in der Presse. Die Namen, hiermit meint man nicht die Firmennamen, sondern Namen von einzelnen Unternehmern. Also von der Milch über das Fleisch kommen wir zu den Eiern. Staatsanwälte durchsuchten hunderte Betriebe von Landwirten. Der Verdacht, Bio-Eier wurden falsch deklariert, Hühner in überfüllten Ställen gequält. Die Verbraucher erfuhren nichts. Auch etwas, was seit langem bekannt ist. Tierschützer sprechen, fälschlicherweise, aber der Volksmund sagt das von Hühner-KZs. Klingt fürchterlich, das sollte man nicht vergleichen, aber es wird getan. Es ist auch schon seit langem bekannt, aber immer wieder kommen neue Skandale ans Licht der Öffentlichkeit. Es geht nämlich auch hier um Betrug, um Verstoß gegen das Lebensmittel- und das Ökolandbaugesetz. Und womöglich hatten die Eierproduzenten auch Tierschutzvorschriften und Umweltgesetze missachtet. 60 Millionen Euro haben die Fahnder angeblich ausgerechnet, könnten die Hühnerfarmen mit ihren Tricksereien ergaunert haben. An die Öffentlichkeit ist von alledem bislang nichts gedrungen. Die Staatsanwaltschaft hält sich bedeckt. Sie bestätigte vorige Woche nur die Existenz der Verfahren. Die niedersächsische Regierung informierte offenbar nicht einmal die Ministerien anderer Bundesländer. Da ist also eine gute Lobbyarbeit gemacht worden von den Betrügern. 13,2 der 36,6 Millionen Legehennen in deutschen Ställen leben offiziell in Niedersachsen. Und schon lange hegen Experten den Verdacht, dass die Zahl der registrierten Hühner nicht mit den gelegten Eiern in Einklang stehen könne. Vor allem bei Öko-Eiern, für die Verbraucher einen Mehrpreis von rund 10 Cent pro Stück zahlen, gab es Hinweise auf Schmu. Fest steht schon jetzt, dass die Verbraucher auch von Eierproduzenten hinters Licht geführt wurden. Nach Pferdefleischskandal, Dioxinangst und Biosprossenpanik geht es nun um etliche Millionen Bio-Eier, die diese Bezeichnung nämlich nicht verdienen, weil die Haltungsvorschriften nicht eingehalten wurden. Es geht aber auch um Betrug bei konventionellen Boden- und Freihaltung. Diesmal sind es nicht Täter im fernen Rumänien oder Polen, die verantwortlich gemacht werden können, oder verunreinigte Boxhorn-Kleesamen aus Ägypten, die man beklagen muss. Im Visier stehen deutsche Vorzeigeunternehmen, denen viele Kunden bislang vertraut haben. Der gute Ruf dieser Branche, dieser Hühnerbranche, nahm Schaden, als im vergangenen Herbst radikale Tierschützer von Animal Rights Watch und PETA nachts in Ställe der Familie Thiemann einbrachen und schockierende Filme über sterbende Tiere drehten. Thiemann verteidigte sich, die Hühner seien ohnehin krank gewesen und kurze Zeit nach den Aufnahmen notgeschlachtet worden. Ich hoffe, ich habe den verehrten Hörerinnen und Hörern nicht den Appetit verdorben auf Fleisch, Eier und andere leckere Lebensmittel, Milch natürlich, Joghurts. Alles ist nicht das, als was es ausgegeben wird. Diese Erkenntnis ist bitter, aber wir müssen damit leben und wir müssen versuchen, Druck auch hier auf die Regierenden zu machen, diese fürchterliche Lobbyarbeit der Betrüger zu lassen und dafür zu sorgen, dass die Lebensmittelbranche das, was wir essen, besser auf ihre gesundheitliche Qualität kontrolliert wird. Jo, meine Damen und Herren, Sie hören Niemandsland, Sie hören 91.4 FM. Es ist mittlerweile fast schon 11.30 Uhr und ich würde sagen, Zeit für ein Lied von den Robotern. 1000 Roboter. Diese Brille. Ja. Mehr als 780 Millionen Menschen weltweit haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Auch die Männer in Sierra Leones Hauptstadt Freetown nicht. Wir sehen hier ein Foto, das lässt einem wirklich das Blut in den Adern gefrieren. Man sieht Männer, die aus trüben Pfützen in verrosteten Blechkanistern Wasser schöpfen. Nicht einmal ein Drittel der afrikanischen Bevölkerung südlich der Sahara verfügt über richtige sanitäre Anlagen. Daher sind viele Gewässer voller Krankheitserreger. In Sierra Leone liegt die Lebenserwartung bei 48 Jahren. Im vergangenen Jahr starben hier Hunderte an Cholera. Um die Wasserversorgung in Afrika zu verbessern, wären laut Schätzungen jährlich 17 Milliarden Euro nötig. Wenn man einmal vergleicht, was verpulvert wird an Geldern, ist das wirklich ein Kleckerbetrag, wenn man einmal sieht, was allein die Banken hier verbraten und verheizen an Geldern. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4. Ja, die Welt ist nicht genug. gebe nur noch Wodka, doch du kannst nichts dafür. Kulturnotizen für die nächste Woche bzw. für den Beginn des Monats März. Kino. Christoph Hochhäuslers Atmosphärisch, Dichterfilm Unter dir die Stadt spielt in der Bankenmetropole Frankfurt am Main am Vorabend des Ausbruchs der Finanzkrise. Svenja Stewe, die Frau eines aufstrebenden Investmentbankers, lässt sich auf eine Affäre mit dem Chef ihres Mannes ein. Oliver Stewe wird dafür aus dem Weg geräumt und auf einen gefährlichen Posten in Jakarta befördert. Befördert in Anführungsstrichen. Aufstieg und Absturz liegen dicht beieinander, sowohl in der Karriere als auch in der Liebe. Das Ganze kann man sehen im Ateneo Barcelones, in der Calle Canuda 6, Canuda 6, und zwar am Donnerstag, dem 7.3., von 17 Uhr und noch einmal um 19 Uhr. Es gibt zwei Vorstellungen. Das ist gratis. Originalversion mit Untertiteln auf Spanisch. Unter dir die Stadt. In der Sendereihe No Cinema in Edit Alemán. Unter dir die Stadt. Unter dir die Stadt. Debajo de ti la ciudad. Una película cautivadora de Christoph Hochhäusler. Transcurre en la metrópoli financiera Frankfurt en vísperas del estallido de la crisis financiera. Svenja Stewe, la esposa de un ambicioso banquero inversionista, se entrega a una aventura con el jefe de su marido. Oliver Stewe, el marido, es entonces ascendido y enviado a desempeñar una peligrosa misión en Jakarta, saliendo así de escena. El ascenso y el descenso están a un ápice uno del otro, tanto en la carrera profesional como en el amor. Calle Canuda, Ateneo Barcelonés, Calle Canuda 6, aquí en Barcelona. Entrada es gratuita el día dijous, jueves, día 7 de marzo, la semana que viene, a las 17 horas y otra función hay a las 19 horas. También quisiera anunciar una obra de teatro. Se trata del señor Philipp Löhle, alias Gospodin. Solange Gospodin sein Lama im Keller hatte, lief alles rund. Aber Greenpeace beschlagnahmte das Tier und damit lief alles anders. Von seiner Freundin verlassen, von den Freunden ausgenommen, lebt er die Vollendung einer antikapitalistischen Lebensweise aus. Als er ungewollt in den Besitz einer Tasche voll Geld kommt, stellt er fest, wie schwierig es ist, die Scheine auf politisch korrekte Weise loszuwerden. Philipp Löhle beschreibt in Genannt Gospodin das sogleich tragische wie groteske Schicksal eines trotzigen Antihelden auf der Suche nach Freiheit. In der Sala Beckett, Alegre de Dalt, 55 bis. Das Stück ist auf Katalanisch und es ist zu sehen vom 7. bis zum 31. März. Immer von Mittwoch bis Samstag um 21.30 Uhr, sonntags um 18.30 Uhr. In der Sala Beckett hier in Barcelona. Mientras Gospodin tenía su llama, el animal, no la llama, en el sótano de su casa todo iba rodado. Hasta que Greenpeace le confisca su animal y entonces Gospodin no sabe qué hacer. Nadie entiende su problema, ni Annette, su novia, que decide abandonarlo, ni sus amigos. Philip Löhle presenta en Alias Gospodin un destino grotesco y trágico a la vez. Una leyenda contemporánea protagonizada por un antihéroe obstinado que encuentra la libertad que busca de una manera al menos particular. Sala Beckett, día 7 hasta el día 31 de marzo de este mes, siempre dimecres a dissabte, miércoles hasta sábado, a las 21:30, en la Sala Beckett, en la calle Alegre de Dalt, y los domingos a las 18:30. La obra es en lengua catalana. El martes día 12 de marzo a las 20:00 se presenta un libro, El señor Eugen Ruge, En tiempos de luz menguante. La novela En tiempos de luz menguante, premiado con el premio del libro alemán 2011, es considerado una de las grandes obras sobre la época de la extinta RDA, la Alemania socialista, y el tiempo después de la caída del muro. Inspirado por la historia de su propia familia, el escritor Eugen Ruge, nacido en 1954 como hijo de un historiador confinado en los Urales, abarca 5 décadas, 4 generaciones y varios países. Ruge presenta en Barcelona la traducción de su novela al castellano, publicada por la editorial Anagrama. El día martes 12 de marzo a las 20:00 en el Instituto Alemán Goethe-Institut, aquí en la calle Manso 24. Der mit dem Deutschen Buchpreis 2011 ausgezeichnete Roman In Zeiten des abnehmenden Lichts gilt als eines der großen Werke über die Epoche der untergegangenen DDR und die Zeit nach dem Mauerfall. Inspiriert von seiner eigenen Familiengeschichte spannt der 1954 als Sohn eines verbannten Historikers, immoral geborene Schriftsteller Eugen Ruge einen Bogen über 5 Jahrzehnte, von 1949 bis 2001, 4 Generationen und mehrere Länder. Ruge stellt die spanische Fassung, die im Verlag Anagramma erscheint, in Barcelona vor. Am Dienstag, dem 12.03. um 20 Uhr im Goethe-Institut hier in Barcelona, in der Calle Manso 24. Ist natürlich frei, natürlich eine freie Veranstaltung. Das Ganze wird auf Deutsch stattfinden, aber es gibt eine Simultanübersetzung. Das heißt, auch Leute, die nicht des Deutschen mächtig sind, können da hingehen und sich das anhören, wenn Interesse besteht. Ja, im März ist einiges los. Und kommen wir zum Thema Musik im März. Das Goethe-Institut hat auch hier ein Konzert organisiert. Das wird ebenfalls im selbigen Goethe-Institut in der Calle Manso stattfinden. Es handelt sich um klassische Musik. Junge Musiker, Mitglieder des Symphonieorchesters Barcelona und mit einer großen Leidenschaft für die klassische Musik bilden dieses internationale Ensemble. Da ist Frau Sarah Beels und Walter Ebenberger, Geige, Christine de la Coste, Viola, Jean-Baptiste Texier am Cello und der Solist Jean-François Duchamp am Klavier. Für das diesjährige Konzert im Goethe-Institut haben sie ein anspruchsvolles Programm mit Werken von Josef Haydn, Albert Guinovart und Antonin Dvorak vorbereitet. Para los amantes de la música clásica en el Instituto Alemán, el día miércoles, día 13 de marzo a las 20:00 en la calle Manso 24, un concierto. Distintos músicos jóvenes movidos por una pasión común por la música clásica y todos ellos miembros de la orquesta de la ciudad de Barcelona, de la UBC, son los componentes de esta formación internacional. La señora Sara Beltz, el señor Walter Ebenberger, violín, Christine Lacoste, viola, Jean-Baptiste Scher, violonchelo, y el solista Jean-François Duchamp en el piano. Para este concierto en el Goethe-Institut han preparado un programa ambicioso con obras de Joseph Haydn, Albert Guinovart y Antonín Dvorak. Entrada gratuita. Y una vez más, cine, no cine inédit alemán, del ciclo Nichts ist besser als gar nichts. Nada es mejor que nada de nada. ¿Cómo sobrevivir cuando repentinamente uno se encuentra en una metrópolis alemana sin dinero y lo único que se posee es un ticket para grupos para el transporte público? Es cierto que la necesidad despierta el ingenio. El director Jan Peters responde a esta pregunta probando consigo mismo y lo firma en un entorno real, como si fuera un documental. Nichts ist besser als gar nichts, nada es mejor que nada en absoluto. Aborda los temas crisis económica y desempleo con una reveladora mezcla de ingenuidad simulada e ironía. El día jueves 14 de marzo a las 17 horas y a las 19 horas hay dos funciones. En el Ateneo Barcelonés, en la calle Canuras 6, aquí en Barcelona. Entrada gratuita, versión original con subtítulos en español. Wie überleben, wenn man in einer deutschen Großstadt plötzlich ohne Geld dasteht und nur noch ein Gruppenticket für die öffentlichen Verkehrsmittel besitzt? Macht Not wirklich erfinderisch? Der Regisseur Jan Peters beantwortet diese Frage mit einem inszenierten Selbstversuch inmitten einer dokumentarisch abgebildeten Wirklichkeit. Nichts ist besser als gar nichts, nähert sich den Themen Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit mit einer entlarvenden Mischung aus gespielter Naivität und Ironie. Am Donnerstag, den 14. März, einmal um 17 und dann nochmal um 19 Uhr, zweimal gibt es eine Vorstellung. Der Eintritt ist frei hier in Barcelona im Ateneo Barcelonés in der Calle Canuda 6. Scheiß auf deine Welt, mach nur, was mir gefällt. Bleib so, bin. Du nennst Illusionen, ich nehme es halb so schwer. Und endlos Diskussionen brauch ich längst nicht mehr. Lass mich doch so wie ich bin, frag nicht nach dem Sinn und nimm es einfach hin. Lass mich doch so wie ich bin, werd nie anders sein, brauch keinen heiligen Schein. Hoppla, ein kleiner Verdrücker hier an den Instrumenten. Jo, Niemandsland befindet sich schon in der Endphase. Wir haben noch knappe 10 Minuten. Mittlerweile ist die Sonne ganz rausgekommen. Ein blauer Himmel strahlt über der gräflichen Stadt Barcelona. Sie hören Kontrabande FM 91.4. Hier im Zentrum von Barcelona. Wir sitzen direkt hier an der Plaza Real. Wir sitzen und stehen und laufen und senden von hier aus dem Herzen Barcelonas. Es gab ein bisschen Angst die letzten Wochen vor Meteoriten, die aus dem Weltall auf uns herabstürzen. Wie real und wie groß die Gefahr ist, ist schwer zu sagen. Aber ich habe hier eine kleine Statistik vor mir liegen über Meteoriteneinschläge in ganz Deutschland. Eine spanische Statistik habe ich nicht gefunden. Ich bringe sie also erstmal über Deutschland. Vielleicht nächste Woche haben wir etwas Spanisches. 45 Meteoriten sind in den vergangenen 300 Jahren auf Deutschland gestürzt. Oft konnten Augenzeugen beobachten, wie weißglühende Feuerkugeln vom Himmel fielen. Ähnlich wie diejenige, deren Druckwelle vor anderthalb Wochen die russische Stadt Tscheljabinsk verwüstete. Gefunden wurden oft nur Splitter, manchmal nur ein paar Gramm schwer. Der bisher größte Fund lag bei Bitburg in Rheinland-Pfalz. 1,5 Tonnen Trümmer aus dem All. 2002 knallte es nahe Schloss Neuschwanstein, dann nochmals 2004 im sächsischen Königsbrück. Seitdem blieb es ruhig. Auffällig ist, manche Regionen blieben weitgehend verschont, zum Beispiel Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern. Oder dort hat die Meteoritensplitter bislang niemand entdeckt. Thank you. sind. Die Sonne reißt, wer uns kennt. Geschichten wie die von uns zwei, schon seit langem. Blauer Himmel und keiner ruft an. Die Paradiese schon so lang. Wir beide noch nicht pleite sind. Chance zu bleiben. Wir fahren im Bus durch London. Wir küssen uns am Eiffelturm. Wir gönnen durch Venedig. Und jetzt sag endlich, du liebst mich. Wir fahren im Bus durch London. Wir küssen uns am Eiffelturm. Wir gönnen durch Venedig. Und jetzt sag endlich, du liebst mich. Und im Hotel Nummer 64, da bleib ich liegen, nur mit dir. Die Duschen sind zwar auf dem Gang, doch wir sind glücklich. Hier im Park schenkst du mir einen Ring, nur so als Souvenir. Und bald geht auch mein Flieger wieder heim, so kann's nicht bleiben. Wir fahren im Bus durch London, wir küssen uns am Eiffelturm. Wir wandern durch Venedig, jetzt sag endlich, du liebst mich. Wir fahren im Bus durch London, wir küssen uns am Eiffelturm. Wir wandern durch Venedig, und jetzt sag endlich, du liebst mich. Ob auf dem Friedhof oder im Museumsklo oder im Bahnhof oder wenn du noch Kondome holen gehst, mir ganz egal. Sache, du vergisst nicht, Gänseblümchen pflücken ist nicht alles, was ich von dir will. Ich glaube, ich will dich wiedersehen. Wir fahren im Bus durch London, wir küssen uns. Wir wandern durch Venedig und jetzt sag endlich, du liebst mich. Wir fahren im Bus durch London, wir küssen uns am Eiffelturm. Wir wandern durch Venedig und jetzt sag endlich, du liebst mich. So, ich würde gerne was probieren mit euch. Bis jetzt hat es immer super hingekaut. Ihr probiert einmal, dass ihr das nachsingt, was eigentlich die Burschen im Refrain mal singen. Glaubst du, bringt ihr das hin? Sie helfen euch ja ein bisschen. Probieren wir's. Wir fahren im Bus, wir küssen uns, wir gönnen durch und jetzt sag endlich, wir fahren im Bus, wir küssen uns. Wir gönnen durch und jetzt sag endlich. Wir fahren im Bus, wir küssen uns. Wir gönnen durch und jetzt sag endlich. Wir fahren im Bus, wir küssen uns. Wir gönnen durch und jetzt sag endlich. Carissimi amici cattolici, oggi è una giornata di gioia. Ho comprato questa piccola macchinetta. Gut, nun ist er weg, der Ratzinger, im Hubschrauber ausgeflogen. Die roten Schüchen wurden ihm auch fortgenommen. Den Saustall Vatikan hat er nicht sauber gekriegt. Nun ist er also Rentner. Ob er die Verbindung zum lieben Gott behalten und erhalten hat, ist unbekannt. Ich sage Tschüss, Adeo, Adios, ein wunderschönes Wochenende hier aus dem Niemandsland. Alles Gute, die heutige Sendung könnt ihr nächste Woche im Podcast hören unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Bleibt an den Geräten, es gibt hier noch mehr hörenswerten Stoff bei Kontrabanda. Tschüss, Agur, Yo, Adeo. Andiamo. Veniamo. Ventilazione. Hi, listeners from Niemann's Land. My name is Dan, and I'm from Ireland. Conas atá tú agus go éirí an bóthar leis. That means in Gaelic, how are you, and may the road rise against you. Slán agus gurbh maith agat.